Wir hatten gerade beschrieben das Leben, bevor der Genozid stattfand. Das ging mit einem Mal, mit einem Tag, war dieses gute Leben, so habe ich es jetzt von beiden auch mitbekommen, ging dann von einem Mal vorbei. Es ging dann bis dahin, dass du und deine Familie dann, die dir noch lebten, in Sklaverei gehalten wurden. Kannst du über die Zeit noch etwas erzählen? Was musstet ihr tun? Wie sah ein Tag dort aus in der Sklaverei des Seeles?